Hörspiel von Eva-Maria Mutrich. Wetterbericht vom heutigen 5. Juni 2037, 10 Uhr vormittags. Komm, lass mich doch durch. Ruhe jetzt. Ein Tief, das sich vom Nordpol kommend in südlicher Richtung bewegt, bestimmt das Wetter von heute. Ein Tief? Die vorgelagerte Warmluftfront wird sich im Laufe des Tages abbauen. Na sowas, wieso abbauen? Die Temperatur sinkt um 3 Grad. 3 Grad? Für den Abend wird mit Niederschlägen gerechnet. Oh, Regen? Ach nein, warum? Schwache Winde aus nordwestlicher Richtung. Schwache Winde? Dann furzt doch selber. Oh. Der nächste Wetterbericht erfolgt um 1.30 Uhr. Lenkt mich doch am Stiefel mit eurem dämlichen Wetterbericht. Warum halten Sie sich denn die Ohren zu? Die schöne Musik und der Alte hält sich die Ohren zu. Es war einmal ein König, der hatte eine große, dicke, möhrengelbe Nase und da... Vögel, die morgens singen, frisst abends der Elefant. Elefanten sind Vegetarier. Schönen guten Tag, Herr Pythius. Heiße Schmidt. Ach, hören Sie auf. Sie haben mir doch schon von Ihrer glorreichen Varieté-Vergangenheit erzählt. Der große Pythius. Der große Pythius. Und heute? Nachtwächter. Ist doch eine sehr wichtige Aufgabe. Stellen Sie sich bloß vor, da kämen Diebe und würden das ganze Puddingpulver einfach so abtransportieren. Aber ich hab's ja kommen sehen. Pythius hat es vorausgesagt. Schon 92, jawohl. Schon 92 habe ich es prophezeit. Vor einem riesen Publikum, 1800 Zuschauer. Da habe ich prophezeit, ich sehe einen Acker. Einen Acker. Und von Norden und Süden und Ost und Westen krauchen sie heran. Quittengelbe Tausendfüßler. Quittengelbe Tausendfüßler. Pythius. Und das Unterste werden sie zu Oberst wühlen. Also, ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der so undankbar wäre wie Sie. Und du kriegst ein Bierwoch, Martin Seekamp. Was? Genau wie dein Vater. Meiner kommt bloß von dem vielen Babybrei. Susi hat ja einen richtigen Sparfimmel. Verlangt immer, dass ich Babys Reste aufesse. Sperr lieber die Ohren auf. Hörst du nicht, wie der Elefant trompetet, Martin Seekamp? Diesen 5. Juni 2733, den wirst du dein Lebtag nicht vergessen. Der 37. Gründungstag unserer Universität. Und ich spiele beim Festakt. Und deswegen muss ich jetzt noch machen, dass ich weiterkomme. Ignorant. Werdet schon sehen, was ihr davon habt, dass ihr eure Hellseher zu Nachtwächtern umgeschult habt. Pythius! Wird doch immer wunderlicher. Der hatte eine große, möhrengelbe Nase und darum nannten alle Leute ihn nur den König Knoll, nur den König Knoll. Hallo, Sie? Ja, Gnädigste? Kennen Sie sich aus hier in der Gegend? In dem großen roten Gebäude da hinten bin ich zur Schule gegangen. Die zweite Straße rechts, Nummer 7, ist mein Elternhaus. Und gleich neben der Puddingfabrik hatte mein Onkel... gut. Dann werden Sie uns ja weiterhelfen können. Was suchen Sie denn? Kommen Sie mal mit zum Auto. Mein Freund hat einen Stadtplan. Gern. Bin zwar ein bisschen in Eile, aber ein Minütchen habe ich schon Zeit. Guten Morgen. Morgen. Nett, dass Sie uns helfen wollen. Sehen Sie, hier ist mein Stadtplan. Ja. Ach, setzen Sie sich doch so lange neben mich. Mach ich. Halten Sie mal meinen Geigenkasten, Gnädigste. Kostbares Stück. Und der Inhalt schon. Dank der Tatsache, dass Stradivari einige Jährchen vor dem Tage X geboren wurde. Stradi was? Und da die Herren Benz und Daimler so liebenswürdig waren, ihre motorgetriebenen Fortbewegungsmittel auch vor dem 1. Januar 1900 zu erfinden, habe ich das Vergnügen, Ihnen zu diesem ausgesprochen eleganten Automobil gratulieren zu können. Schwarzes Cabriolet. Boah, beinahe schon Zeit. Gerecht wie? Modell 1908? Liege ich da nicht richtig? Nicht schlecht getippt. Aber ein paar Marken hat es noch. Vor allem die Hupe. Was ist denn damit? Klingt doch sehr ohrenfreundlich. Ich dachte, Sie als Musiker würden gleich hören, dass da noch der Hupenentwicklungsstand von 1920 so hervorkommt. Paula, spring du auf. Und ab die Post, Peter. Nein, nicht doch. Lassen Sie mich aussteigen. Anhalten, bitte. Ruhe, Martin Seekamp. Sie kennen mich? Klappe. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mach deinen Mantel auf, Paula. Oh. Ein gelbes Kostüm. Aber ich habe doch nichts getan. Ich habe mich nie und niemals gegen unser neues Zeitalter, oder vielmehr das alte, also ich meine gegen unser wunderbares Zeitalter, habe ich mich doch nie und niemals vergangen. Das wäre ja auch noch schöner. Oder habt ihr vielleicht nicht im Jahre 2000 mit 99,999% dafür gestimmt? Also, wenn ich das sagen darf, 2000, da war ich noch gar nicht geboren. Nein. Aber wenn ich schon geboren gewesen wäre, dann hätte ich natürlich genau wie meine Eltern und die ganze Familie... Ruhe jetzt. Martin Seeger, hören Sie jetzt gut zu. Es geht um den Festakt zum 37. Jahrestag der Gründung der neuen Universität. Eben, deswegen bin ich doch so in Eile. Sie sind da vorgesehen als vierter Mann im Quintett. Quartett, deine musikalische Bildung ist im höchsten Maße unzulänglich, Paula. Dann erklär du's ihm doch, wenn du alles besser weißt, Peter. Was wollen Sie denn von mir? Lieben Sie Ihre Frau, Martin Seekamp? Aber ja. Jeder Mann liebt heutzutage seine Frau. Warum sollte ausgerechnet ich meine Frau nicht lieben? Lieben Sie Ihr Baby? Mein Baby? Soll das eine Drohung sein? Aber ich sage doch, ich habe nichts getan. Ich bin ein glücklicher Bürger in einem glücklichen Land. Ich habe weder Amt noch Einfluss. Aber ja. Ich habe nie etwas anderes gespielt als die zweite Geige. Und genau darum geht es. Schon wieder zu hoch, Scheiße. Psst, geh auf das Baby. Psst, still, mein Baby. Der Onkel Georg sagt sowas ja auch nie wieder. Weißt du, der ist eben nur ein bisschen aus der Art geschlagen. Der wollte schon als Kind immer nichts als große Sprünge machen. Was meinst du, wie dein Opa traurig war, weil sein einziger Sohn sich nicht für Puddingpulver interessierte? Mein Gott, jetzt hör doch mal auf. So. Gleich erzählt er die Mami das Märchen von König Knoll. Und dann wird das Baby schlafen. Denn Mami und der Onkel Georg, die müssen noch weggehen. Zum Festakt, weißt du? Und da spielt der Papi Geige. Ich versuch's nochmal, Susi, ja? Aber jetzt pass auf. Siehst du, Baby? Jetzt springt der Onkel Georg nochmal über die Wäschestange. Mal sehen, ob er jetzt die richtige Höhe erwischt. Verdammt, das waren schon wieder mindestens 2,50. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Im Juli sind die Leichtathletikmeisterschaften und du springst noch mindestens 50 Zentimeter zu hoch. Kann ich dafür, dass meine Beinmuskeln so federn? Dann stopp dich gefälligst, du Känguru, du. Einen Ton hast du am Leibe. Du, die Suffragetten haben sich erst im Jahre 1903 organisiert. Was? Ich sage, du sollst dich nicht aufführen, als wärst du gleichberechtigt. Die weißen Väter unserer neuen Gesellschaft haben schließlich im Jahre 2000 beschlossen, den Entwicklungsstand von 1900 wiederherzustellen. Und das ist das Jahr vor dem Auftreten der ersten Suffragetten. Du sollst vor dem Baby nicht immer solche hässlichen Fremdwörter sagen, die keiner versteht. Hättest eben auch ab und zu mal in Papas alten Geschichtsbüchern schmökern sollen. Das war verboten und Papa wusste, warum sowas macht, nämlich nur lebensuntüchtig. Was hättest du denn zum Beispiel zum Beißen, wenn eine Tante Mirchen nicht die Aktienpakete hinterlassen hätte? Ein Mann, der nichts mit Puddingpulver zu tun haben will. Und jetzt? Jetzt wirst du dir sogar noch die Leichtathletikmeisterschaften verpatzen. Ich sehe einfach nicht ein, warum das Glück unserer Nation gefährdet sein soll, wenn ich mich nicht an die Höchstleistung der Hochspringer von 1900 halte. Ein winziges Loch im Prinzip unserer neuen Gesellschaft und die schmutzige Flut des 20. Jahrhunderts birst durch die Dämme. Das hast du nun davon. Lies mal was anderes als den Schimmelreiter. Ach, und du zieh dich lieber um, wir müssen zum Festakt. Dein Gehrock habe ich dir schon aufs Bett gelegt. Kann ich nicht lieber Knickerbocker anziehen? Knickerbocker? Wenn dein eigener Schwager auf dem Podium sitzt und Geige spielt. Und die gleichen Leute wie im letzten Jahr die gleichen Reden halten werden wie im letzten Jahr. Na und, es waren doch sehr schöne Reden. Außerdem spricht diesmal ein ganz anderer Professor, hat Martin gesagt. Ein ganz berühmter. Baby. Psst. Es war einmal ein König. Der hatte eine große, dicke, möhrengelbe Nase. Und darum nannten alle Leute ihn nur den König Knoll. Eines Tages reiste der König durch sein Land. Und er sah... Lora! Lora! Gib dich jetzt Ruhe, Lora. Frau Lieblein? Rabenass. Herr Professor. Nächsten Sonntag kommt sie in die Suppe. Wenn Sie die Schnittchen angerichtet haben, können Sie gehen, Frau Lieblein. Ich brauche Sie nicht mehr. Dankeschön. Aber Professor... Den Wein kann ich meinen Kollegen schon selbst einschenken. Aber wie ich das sehe, werden Sie was Stärkeres gebrauchen, wenn Sie meine Rede beim Festakt gehört haben. Frau Lieblein, kommen Sie mal. Frau Lieblein. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn sogar der Rektor persönlich mitkäme. Oh. Ja, das wird Ihnen allen ganz schön in den Knochen fahren, was ich Ihnen heute zu sagen habe. Die wissen ja nicht, was auf Sie zukommt, die Ahnungslosen. Frau Lieblein, die Frau vom Dekan muss die einführenden Worte verlesen, weil ihr Mann die Influenza hat. Sie wird sich jetzt gerade arglos in ihre Gala werfen und die Musiker, die werden schon fröhlich unterwegs sein. Aber Herr Professor... Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Sie haben keine Wahl, Martin Seekamp. Aber warum? Wenn ich nur begreifen könnte, warum? Wenn alles vorbei ist, werden Sie auf dem schnellsten Wege zum Bühnenausgang kommen. Da warten wir auf Sie. Und mit keinem Menschen ein Wort über den Vorfall. Ist das jetzt klar? Oh Gott, warum ich? Warum ausgerechnet ich? So schön, dass wir den Wettermann noch mitkriegen. Für die Nacht ist mit Niederschlägen zu rechnen. Was? Dann gehen wir eben ins Hallenbad. Gehst du denn ins Hallenbad, Georg? Aber wir waren uns doch einig, dass wir morgen alle zum Schwimmen gehen, Susi. Ja, ich weiß. Aber eigentlich haben Martin und ich noch keinen Sonntag versäumt, in den Volkspark zu gehen und dem Kaiser zuzujubeln. Aber wir haben es doch heute Morgen beim Frühstück gemeinsam beschlossen, Martin, du und ich. Na gut. Der Kaiser wird ja auch mal ohne uns auskommen. Eben. Zwingt uns doch keiner. Wir leben doch in einem freien Land. Psst, still mal, ich höre die Musik so gern. Was hast du vorhin gesagt, Georg? Dass wir schwimmen. Schwimmen wollten. Meinst du wirklich? Naja, war wohl doch eine dumme Idee. Nicht wahr? Ein richtig blöder Einfall. Natürlich. Natürlich gehen wir zum Kaiser in den Volkspark, Susi. Und jetzt auf zum Festakt. Psst, Baby. Du musst schlafen. Eines Tages machte der König Knoll eine Reise durch sein Land. Und er sah, dass alles zum Besten stand, wie es war. Dass du dich daran erinnerst. Unsere Mutter hat es uns doch oft genug erzählt. Und darum befahl der König Knoll, allen Uhren stehen zu bleiben. Und den Flüssen befahl er, nicht länger dem großen Meer zuzueilen. Und den Winden befahl er, nicht in die Ferne zu verwehen. Und kein Baum sollte mehr in den Himmel wachsen. Und weiter ist es den Literaturwissenschaftlern unserer neuen Universität gelungen, dem Traumziel, also dem Entwicklungsstand vom 1. Januar 1900, ganz nahe zu rücken. Schon ist das Jahr 1916 unterschritten, womit endlich auch der Dadaismus aus der Literaturgeschichte unseres Landes gelöscht ist. Die Sektion Physik konnte den Stand der Erkenntnisse bis ins Jahr 1935 zurückversetzen. Das heißt, alle wissenschaftlichen Forschungsergebnisse und die daraus resultierenden technischen Entwicklungen, die der ersten Atomspaltung durch Otto Hahn folgten, wurden eliminiert und damit der Vergessenheit anheimgegeben. Besonders erfolgreich waren wir im Ausradieren der Erfindungen von Norbert Wiener. Wir glücklichen Mitglieder der neuen Gesellschaft, wir rechnen wieder mit dem Kopf. Und auch der letzte Schaltplan eines Datenspeichers wurde inzwischen vom Personal unserer Universität und ihrer Schwesterinstitutionen aufgespürt und vernichtet. Frei auch von den verderblichen Beeinflussungen durch die elektronischen Medien, an die sich die Älteren unter Ihnen noch mit Schaudern erinnern, werden wir den Rückschritt in Kürze vollendet haben, auf dass wir uns mit unseren Kindern und Kindeskindern einrichten können in einem Zeitalter, das die weisen Väter unserer neuen Gesellschaft als das für den Menschen bekömmlichste erkannt haben. Ein Zeitalter, das die höchst fragwürdigen Erfindungen des 20. Jahrhunderts noch vor sich hat, während alle segensreichen Erfindungen schon erfolgt sind. Sei es nun die Nähmaschine oder die Eisenbahn, der Impfstoff gegen Tollwut, der Reißverschluss oder das Telefon. Und natürlich das Puddingpulver. Ein Produkt, dem unser Land seinen Wohlstand verdankt, nachdem die Industrie, die bis dahin Dinge hergestellt hat, die es nun nicht mehr gibt, geschlossen beschlossen hat, auf Pudding zu setzen. Und Tonnen und Abertonnen dieses das Leben versüßenden Pulvers rollen nun Woche für Woche über unsere Grenzen hinweg zu jenen Menschen, die sich nicht vom 20. Jahrhundert trennen wollten, die nun bereits vom 21. Jahrhundert geschüttelt werden, während wir in unserem Lande zur Vernunft gekommen sind und aus eigener freier Entscheidung die Zukunft abgeschafft haben. Ehe ich nun unserem Festredner, dem verehrten Professor Gardner, das Wort erteile zu seinem Festvortrag, in dem er uns über seine Rückschritte in eine Psychologie berichten wird, in der Sigmund Freud noch zu jung war, um die Szene zu beherrschen, hören wir noch einmal unser Streichquartett. Darf ich die Herren Musiker bitten? Oh Gott, Georg, wie er aussieht. Wer? Na Martin, sieh doch mal, ist ja ganz grün im Gesicht. Vielleicht ist ihm dein Müsli heute Morgen nicht bekommen. Das ist ganz unmöglich. Klingt irgendwie daneben, hm? Ja, Georg, wir danken dem Quartett für den musikalischen Genuss. Und nun darf ich Professor Gardner aufs Podium bitten. Bitte, Herr Professor. Meine Damen und Herren, sehr geehrter, meine verehrten Damen und Herr Abgeordneter des Reichstages, Herr Rektor, meine Damen und ich, also... Ja, was hat er denn? Da hängt eine Lade hin. Was? Hätte er mal den alten Freund nicht gerade eliminiert, der könnte es ihm vielleicht erklären. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Sieh dir das an, Susanne. Der zerreißt dein Manuskript. Hey, hey, hey, hey! Einen alten Mann umrennen. Oh, Herr Pythius, was machen Sie denn hier? Oh, Herr Pythius, was machen Sie denn hier? Ist wohl nicht gestattet, dass sich Nachtwächter unter die geistige Elite mischen, was? Aber so meine ich das doch nicht. Los, komm, Susi, wir müssen Martin finden. Hallo, Sie, Fräulein? Ja? Haben Sie meinen Mann gesehen, Martin Seekamp? Der mit dem Bierbauch. Herr Seekamp ist doch eben draußen vor dem Bühneneingang in ein schwarzes Cabrio gestiegen. Oh Gott. Weg war er. Kennt ihr jemanden mit einem schwarzen Cabrio, Susi? Bestimmt nicht. Wir kennen niemanden, der sich sowas leisten kann. Dann fragen wir Martins Kollegen, die müssen doch was wissen. Mhm. Wo ist denn hier die Künstlergarderobe? Dritte Tür links. Elefant mit Vegetarier. Von wegen. Entschuldigen Sie. Wir suchen meinen Schwager. Bitte nicht gestört zu werden. Oh, bitte, mein Mann ist verschwunden. Sie stören. Verzeihung, aber... Sind Sie Pyromane oder so? Raus! Ja, es ist ja nun ziemlich ungewöhnlich, dass ein Musiker in der Künstlergarderobe Noten verbrennt. Lass ihn doch, vielleicht friert er. Komm, wir müssen Martin finden, wenn er sich nur nichts angetan hat nach diesem falschen Ton. Ja, los, dann komm. Fies! Wie bitte? Dieses grauenhafte Fies! Och, das ist doch ein sehr hübscher Ton, Sie, wenn er nicht gerade falsch am Platz ist. Ich weiß nicht, aber ich mag ihn. Weil Sie diesen Ton viermal am Tag hören, wenn der Wetterbericht durch die Straßen zieht, darum. Ach, tatsächlich? Aber nun sagen Sie doch mal, warum verbrennen Sie diese Noten? Sie taugen nichts. Keine einzige taugt was. Es ist meine Oper, meine Götterdämmerung. Aber hat die nicht irgendwie schon der Wagner? Meinen Sie, ich wüsste nicht, dass das Original unerreichbar ist? Aber ich bin kein Verräter an der Idee des Rückschritts. Ich nicht. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber wir müssen jetzt weiter. Wir müssen Martin finden. Niemals werde ich mich in musikalisches Neuland verirren. Niemals! Können Sie nicht anklopfen? Sind Sie hier der Dings, der Chef der... Jawohl, ich bin Oberfreund Peter 223. Das ist meine Kollegin, Unterfreundin Paula 741. Was wollen Sie hier? Mein Schwager Martin Seekamp, ein Musiker, er ist verschwunden. Meine Schwester in höchster Sorge musste zurück zu ihrem Baby. Beherrschung, bitte. Sie kriegen ihn schon wieder, wenn wir mit ihm fertig sind. Mit ihm fertig? Was haben Sie ihm angetan? Der Streifen ist gleich zu Ende. Was für ein Streifen? Kinematograph beruhigt ungemein. Selbst die renitentesten Delinquenten. Sieh mal nach, Paula, ob er schon so weit ist. Mhm. Wenn laufende Bilder so ungemein beruhigend sind, dann frage ich mich, warum man eigentlich diese Teledinger abgeschafft hat. Diese Heimkinos, vor denen unsere Eltern noch groß geworden sind. Sieh mal an, ein Renegat. Einer, der es nicht zu schätzen weiß, im einzigen Lande auf dieser Erde zu leben, in dem die Menschen nicht mittels elektronischer Medien manipuliert und indoktriniert werden. Interessant. Aber natürlich weiß ich das zu schätzen. Und wie? War ja nur so eine Frage. Und warum überhaupt Delinquent? Was hat Martin denn ausgefressen? Etwa das eingestrichene Fis von vorhin? Ist sowas strafbar? Dies ist ein freies Land. Da kann jeder so viele falsche Töne von sich geben, wie er will. Immerhin, Sie wissen schon von dem Malheur. Die Sektion, deine Freunde, ist stets auf dem Laufenden. Im Laufenden ist gut. Was läuft denn noch? Stets auf dem Stehenden, würde ich sagen. Ein Hitzkopf, wie? Wetten, dass Sie Schulschwänzer waren? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Aber gar nicht so falsch getippt, die erste Stunde, die habe ich mir meistens erspart. Singen jeden Morgen. Na sehen Sie. Ah, da kommt er ja, unser Verkehrssünder. Unser was? Verkehrssünder. Georg! Mensch, Martin, da bist du ja. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch so in Sorge versetzt habe. Aber glaub mir, das Pferd war schuld. Ein Pferd? Das von dem Pferdeomnibus. Das gescheut hat, als ich einen Apfelbutzen auf die Straße geworfen habe. Kann man denn auch ahnen, dass die Omnibusgesellschaft derart nervöse Gäule beschäftigt? Wann ist denn das passiert? Als ich auf dem Wege zum Festakt war. Und ausgerechnet da müssen mich dann auch die Freunde erwischen. Der Herr Oberfreund hier und die Frau Unterfreundin. Nach dem Festakt haben sie mich dann auch gleich am Bühneneingang eingesammelt und mich mit zum Revier genommen. Jetzt verstehe ich. Dieser Verkehrsunfall hat dich so nervös gemacht, dass dir dann der Geigenbogen ausgerutscht ist, ja? Kein Mensch wird mir mehr ein Engagement geben, dass mir sowas passieren konnte. Eben gerade in dem Kinoraum, da hat's mir buchstäblich den Magen umgedreht. Schluss jetzt! Sie können gehen. Und ich muss kein Bußgeld zahlen? Wer geständig ist, der kann unserer Milde gewiss sein. Ach so. Rückfalltäter haben wir selten. Nicht umsonst darf sich dieses Land rühmen, die leersten Gefängnisse aller Zeiten zu haben. Wer einmal hier bei uns im Revier war, der geht als Einsichtiger nach Hause, oder? Werden Sie noch mal einen Apfelbutzen wegwerfen? Nur noch Birnen, Herr Oberfreund. Großes Ehrenwort. Nur noch Birnen. Nun komm schon, Martin. Da alle Flüsse aufgehört hatten, dem großen Meer zuzufließen und die Winde nicht länger in die Ferne wehten und kein Baum in den Himmel wuchs, da waren alle Menschen... Baby! Da kommt der Papa und Onkel Georg. Martin! Susi! Ach, Martin. Oh, entschuldige, es tut mir alles so leid. Martin, was für ein Tag. Ja, das kannst du laut sagen. Noch nie im Leben habe ich so viele Aufregungen an einem einzigen Tag. Erst ein Patzer mit dem Fis und wie der Professor sein Manuskript zerrissen hat. Und dann dieser unheimliche Musiker, der seine Götterdämmerung verbrannt hat. Ja. Und dann du im schwarzen Cabriolet. Ja, doch, Liebling. Ist ja nun alles wieder gut. Ja. Es war ja nur, weil das Pferd von dem Pferdeomnibus gescheut hat. Sag mal, was liegt denn da? Was denn? Deine selbstgestickte Tischdecke. Zerschnitten? Die taugte nichts. Als ich eben nach Hause kam und dieses Lila sah, scheußlich. Aber gestern hast du doch jetzt noch gesagt... lass doch mal die Tischdecke. Martin, eins verstehe ich einfach nicht. Wenn du von hier aus zum Festsaal gehst, dann kommst du doch gar nicht durch eine Straße, in der die Pferdeomnibuslinie verkehrt. Ehrlich gesagt, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich weiß doch noch ganz genau. Erst habe ich mich mit dem alten Pythius unterhalten, der irgendwas von Elefanten geschwafelt hat. Und dann saß ich plötzlich mit diesen zwei gelb gekleideten Freunden in einem Cabriolet. Und warum die mich in ihr Auto geholt haben, das ist mir erst richtig wieder eingefallen, als ich da in dem Kinoraum saß. Martin, was haben sie dir da angetan? Och, irgend so ein Film mit Sahnetorte ins Gesicht. Bist du so allergisch gegen Sahnetorte? Doch nicht in mein Gesicht. Aber du hast doch gesagt, es hätte dir beinahe den Magen umgedreht. Doch nicht wegen der Torte, wegen des Tons. Dagegen werde ich jetzt allergisch sein, solange ich lebe. In dem Walzer nämlich, den der eine auf dem Harmonium gespielt hat zu den laufenden Bildern, da war ausgerechnet auch ein Refrain mit einem eingestrichenen... Nein. Was? Sag bloß nicht Fis. Doch, Fis. Martin, ich glaube, wir sind da einer Sache auf der Spur, einer ungeheuerlichen. Wir müssen wissen, worüber der Professor seine Rede halten wollte. Was stand in dem Manuskript, das er zerrissen hat? Martin, das ist der Schlüssel. Meinst du? Kommt schnell zu dem Professor. Warum? Ich erkläre es euch unterwegs. Und das Baby? Nimm es mit. Ich gebe ihm die Flasche. Unterstehen Sie sich. Dem Baby. Jetzt sagen Sie mal, warum... Es hat Hunger. Warum Sie mich überfallen, will ich wissen. Und auch noch mit einem Baby. Das will ich Ihnen ja gerade erklären, Professor. Da bin ich mal gespannt, ob Sie es verstehen. Ich habe es nämlich nicht verstanden, was mein Bruder uns da erklärt hat. Sei still, Susanne. Wenn Georg recht hat, dann sind wir auf der Spur einer ungeheuerlichen... Herr Professor, ich flehe Sie an. Was stand in dem Manuskript, das Sie zerrissen haben? Ach, es taugt ja nichts. Taugt dir nichts. Hörst du, Susanne, es taugt dir nichts. Genau wie diese Götterdämmerung, genau wie deine Tischdecke. Aber Sie hielten Ihre Rede doch offenbar noch für gut und richtig, als Sie heute Morgen zu dem Festakt gingen. Man wird meinem Entlassungsgesuch stattgeben. Und ganz plötzlich, während Sie im Festsaal saßen und darauf warteten, dass Sie mit Ihrem Vortrag an die Reihe kamen, da ging Ihnen ein Licht auf. Licht auf! Licht auf! Wie süß! Ach, ein Wort und ich drehte den Hals um. Du hast Lora zu sagen und nichts als Lora. Es gehört sich nicht, etwas dazuzulernen. Kannst du das denn nicht begreifen? Aber sie ist doch nun mal ein Papagei und kein Mensch. Herr Professor, ist es möglich, dass die Rede, die Sie halten wollten, etwas enthielt, womit unsere Freunde nicht einverstanden gewesen wären? Licht auf! Lora, ich sage dir, es bleibt dabei. Fortschritt ist Verhängnis. Also, tritt gefälligst auf der Stelle, genau wie wir. Was soll das verdammte Rumpum? Ihre Rede, Professor, Ihre Rede... Ja, meine Rede. Sie enthielt das Ergebnis gewisser Forschungen, die ich im Zusammenhang mit der Entfreudung der Psychologie angestellt habe. Und zwar Forschungen auf dem Gebiet der Hirnphysiologie. Ach so. Aber meine Forschungsergebnisse taugen nichts. Als ich auf das Podium gerufen wurde, wusste ich, ganz plötzlich, ja, irgendwo muss da ein Fehler sein. Ist es möglich, dass Ihnen diese plötzliche Einsicht kam, als ich das eingestrichene Fis gespielt habe? Junger Mann, ich bin total unmusikalisch. Ja, aber was eine Frequenz ist, das wissen Sie doch. Da Heinrich Hertz seine Herzschenwellen vor dem 1. Januar 1900 entdeckt hat, steht mein Wissen über dieses Phänomen nicht im Wege. Herr Professor, heute Vormittag haben meine Schwester und ich beschlossen, morgen zum Schwimmen zu gehen, statt wie sonst am Sonntag zur Kaiserparade in den Volkspark. Wir standen gerade am Gartenzaun und hörten den Wetterbericht. So, und dann spielte die Blaskapelle. Spielte dieselbe Musik, die seit Einführung des Straßenwetterdienstes im Jahre 2000 gespielt wird. Und die jedermann möglichst viermal am Tage anhört, weil das Wetter ja das Einzige ist, was sich in diesem glücklichen Lande mal ändert. Und es ist eine sehr schöne Melodie. Baby mag sie auch. Professor, und kaum hatten wir diese Musik gehört, meine Schwester und ich, da änderten wir unsere Meinung, gaben den Plan, schwimmen zu gehen, auf und beschlossen, das zu tun, was immer getan worden ist. Das halten Sie für so mitteilenswert, dass Sie mich hier überfallen. Und dann noch mit dem Baby. Herr Professor, diese Blasmusik verharrt in den letzten beiden Takten auf einem eingestrichenen Fis. Aha. Dem gleichen Fis, mit dem die Schülerhymne endet, die Schüler seit nun 37 Jahren morgen für morgen in der ersten Stunde singen. Das gleiche Fis, das man Martin im Revier vorgespielt hat, woraufhin er plötzlich davon überzeugt war, einen Verkehrsunfall mit einem Pferdeomnibus verschuldet zu haben, den er aber gar nicht verschuldet haben kann. Wogegen ich mich deutlich an eine Autofahrt mit zwei Gelben erinnere. Wie nun, wenn man Martin unter irgendeinem Vorwand dazu gezwungen hätte, bei dem Konzert einen falschen Ton zu spielen? Das Fis! Aber warum zum Teufel? Sie, Herr Professor, hatten plötzlich die Einsicht, dass Ihre Forschungen nichts taugen. Mein Kollege hat gleich nach unserem Auftritt in der Künstlergarderobe seine Oper verbrannt, weil er meinte, sie tauge nichts. Und Susanne hat sogar ihre Tischdecke zerschnitten. Weil mich das Lila plötzlich gestört hat. Sie meinen also, über die Frequenz des eingestrichenen Fis werden den Menschen, den Gehirnen... Jetzt haben Sie's. Also, Gedankeninfiltration über die Fiswelle. Ja. Eine gezielte... Telepathie, oder? Genau. Nachdem die Wissenschaftler im ganzen 20. Jahrhundert vergeblich versucht haben, herauszufinden, auf welche Weise die Telepathie funktioniert. Jetzt also weiß man es? Wusste schon, seit wir uns im Jahr 2000 zum Rückschritt entschlossen haben? Umgekehrt, Professor, umgekehrt. Genau zu dem Zeitpunkt, als jemand diese telepathische Leitung entdeckt hatte, konnte man uns mit der Überzeugung impfen, dass der Rückschritt der einzige Weg zum Glück ist. Das Fiss im Ohr und schon waren unsere Väter und Mütter, als man sie zur Wahlurne rief, fest davon überzeugt, dass sie aus eigener freier Entscheidung Ja sagten zu unserer neuen Gesellschaft. Im Zeichen des Puddings. Martin, schlimm genug, wenn mein Bruder solche ekelhaften Sachen sagt. Aber du? Jetzt wird mir alles klar. Weil wir eben nie freiwillig darauf verzichtet hätten, neugierig auf Neues zu sein. Weil der Mensch eine Forschernatur ist. Jawohl, Professor. Und irgendwann kriege ich es auch noch raus, was das Neue war, von dem diese Bande uns abhalten wollte. Bande? Was denn für eine Bande? Georg! Dein König Knoll mit der möhrengelben Nase. Mit seinen quittengelben und zitronengelben Tausendfüßlern, die von Norden und Süden und Osten und Westen auf den Acker krochen. Hör auf! Wir sind doch glücklich. Nicht, Martin? Naja, wenn du mich so fragst... Mein Gott, die Ahnungslosen. Professor, was stand in Ihrem Manuskript? Es kann ja wohl niemandem daran gelegen haben, dass dieser Musiker seine Götterdämmerung verbrannte oder Susi ihre Tischdecke zerschnitt. Nur war eben nicht zu verhindern, dass bei dem Festakt auch andere Leute außer Ihnen, Professor, plötzlich so eine Erleuchtung hatten. Dass nämlich die Arbeit, die Sie gerade abgeschlossen haben, nichts taugt. Mein Fiss in allen Ohren. So reden Sie endlich. Aber wer hat es entdeckt? Ich habe niemanden in meine Forschung eingeweiht. Nicht mal meinen Assistenten, der heute Morgen noch kam, um mich auszuhorchen. War der vielleicht mal allein in Ihrem Arbeitszimmer? Nein. Moment, doch einmal, ganz kurz, während ich meiner Haushälterin Anweisungen gab. Aber das Manuskript hatte ich in der Brusttasche. Schweig jetzt! Was sagt sie? Cerebrum! Was? Das ist es. Cerebrum. Tausendmal habe ich hier im Zimmer gesessen. Immer wieder gesagt, Cerebrum. Laura hat es gehört. Sie muss es wiederholt haben, als mein Assistent allein hier war. Der hat kombiniert, hatte vielleicht selbst schon etwas geahnt, hat die Gelben informiert. Und die sahen in der Eile keine andere Möglichkeit, mich an meinem Vortrag zu hindern. Sie wollten natürlich kein Aufsehen erregen. Und darum brachten sie einen Musiker dazu, mich mit diesem Fisser, mein Gott. Das ist ein Schlafmittel, stimmt's? Nein, das ist kein Schlafmittel. Cerebrum. Das heißt auch Enthirn. Telencephalon oder Großhirn, das ist der Teil des Säugetiergehirns, der sich erst beim Menschen gewaltig entwickelt hat. Hier ist der Sitz unserer geistig-seelischen Leistungsfähigkeit. Und dank seiner Entwicklung wurden wir, was wir uns dünken, Krone der Schöpfung. Licht auf! Nein! Licht aus, wenn es so weitergeht. Denn ich habe etwas entdeckt. Sie haben was entdeckt? Was denn? Dass das Cerebrum seit Beginn des angeblich von uns selbst gewollten Rückschritts und dem Verweilen im Stillstand schrumpft. Das Hirn schrumpft? Das Endhirn schrumpft. Die Menge der Gehirnwindungen, die den Grad der Intelligenz ausmachen, verringert sich rapide. Und wenn die Entwicklung so fortschreitet, respektive rückschreitet, wird Ihr Baby, wenn es einmal Vater ist... Ach, mein Baby ist doch ein Mädchen. Trotzdem wird es Kinder haben mit dem Gehirn eines Schimpansen. Mein Baby? Martin. Der Wettermann. Fenster zu! Türen zu! Warte! Oropax! Oropax! Wir sind da, Leute. Bist du sicher, Georg? Hm. Dieser kleine Fluss ist die Grenze? Durchs Wasser mit dem Baby? Nie! Schon gar nicht bei dieser Finsternis. Wenn wenigstens der Mond schiene. Aber Frau Susanne, doch jetzt nicht aufgeben. So dicht vor dem Ziel. Das Schwarze da links, was ist denn das? Das ist eine kleine Insel. Ach so. Da gabelt sich der Fluss. Aber die Insel ist Niemandsland. Wir müssen ans andere Ufer. Aber nur über eine Brücke. Doch. Herr Professor, Sie in Ihrem Alter, Sie wollen doch bestimmt auch nicht schwimmen. Wir müssen. Wo eine Brücke ist, da steht doch die Grenzpolizei. Und wir können nicht legal über die Grenze. Unser Wissen macht uns zu Feinden der neuen Gesellschaft. Aber bei uns kann doch jedermann reisen, wohin er will. Oder haben Sie schon mal was anderes gehört? Jeder kann bei uns reisen, wohin er will. Jawohl. Aber kennst du jemanden, der schon mal im Ausland war? Warum sollte denn noch jemand ins Ausland reisen wollen? Es weiß doch jeder, dass es nirgendwo schöner ist als bei uns. Das wissen sogar die Lokomotivführer. Wie kommst du denn jetzt auf Lokomotivführer? Ach, weißt du, die Frau Bär, deren Mann, der ist doch einer. Und die hat mir das erzählt. Nicht mal die Lokomotivführer von den Güterzügen mit dem Puddingpulver, die wollen über die Grenze. Die schieben die Züge von hinten rüber. So ein Blödsinn. Gar nicht. Eben weil jeder weiß, dass es nirgendwo so schön ist wie bei uns. Professor, halten Sie es für möglich, dass Susis Cerebrum schon... Georg. Ja. Susi, begreifst du nicht? Wir wissen nicht, ob es bei uns schöner ist als anderswo. Das hat man uns eingefisst. Das und alles andere. Wahrscheinlich schon von Kindheit an. Beim Absingen der Schülerhymne in jeder ersten Schulstunde. Die ich ja meistens geschwänzt habe. Und jetzt weiß ich auch, warum es mich mal so gekribbelt hat, ins Ausland abzuhauen. Keo. 16 war ich damals. Bis zur Grenze bin ich gekommen. Wenn das der Papa geahnt hätte. Ja, und? Hat die Grenzpolizei dich zurückgeschickt? Nein, die haben geschlafen. Geschlafen? Ja, und warum sind sie dann nicht... Plötzlich habe ich eben gedacht, was soll's eigentlich? Was willst du da drüben? Aha, eine Blaskapelle. Nein, aber ein Grammophon. Es stand am offenen Fenster des Grenzhäuschens und spielte und spielte. Baby! Was war denn das? Das war ein Elefant. Ein Elefant? Hier gibt's doch keine Elefanten. Wahrscheinlich ist da ein Wanderzirkus in der Nähe. Ein Elefant. Pythios. Und sowas beschäftigt man heutzutage als Nachtwächter. Du darfst jetzt in ein Land, in dem du so hoch springen kannst, wie du willst. Und eine Zukunft wirst du haben, eine Zukunft. Und was für eine? Was denn für eine Zukunft? Professor. Tja, das ist schwer zu sagen. Martin, was hat das Baby für eine Zukunft? Naja, das ist es eben. Was ist los mit euch? Wollt ihr einen Rückzieher machen? Georg, wenn wir dort drüben nun nicht nur das 20. Jahrhundert vorfinden, mit dem ja wahrhaftig schon kein Staat zu machen war, wenn sie dort noch weiter sind, wenn die Lemminge nicht Halt gemacht haben... Merkst du denn nicht, dass du noch immer das Fiss in den Ohren hast? Verfisst bist bis ins Mark. Willst du Enkel mit deinem Schimpansenhirn? Ja, vielleicht gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Es kann nicht sein, dass wir nur die Wahl haben zwischen diesem Dings... König Knall? Ja, und dem dritten Jahrtausend. Eine Wahl zwischen Urian und Beelzebub. Man sollte vielleicht nachdenken über eine ganz neue Welt. Ja, wir vier hier an dieser Stelle an der Grenze. Wir sollten eine neue Welt entwerfen, eine humane Welt, in der jeder seine geistigen Gaben nutzen darf, aber nur zum Wohle aller. Ja, vielleicht machen die das da drüben schon längst. Und wenn nicht, Georg? Wenn wir erst drüben sind, ob es dann noch einmal ein Zurück gibt? Wären wir vier nicht die ideale Zelle für eine neue Gesellschaft? Frau Susanne, die Mutter mit dem Baby. Martin, der musische Mensch, ich, der Wissenschaftler und Georg, der Tatmensch, der seine Körperkräfte einsetzt. Nett, dass Sie mich mitspielen lassen wollen. Professor, ich bin dabei. Ich bin Ihr Mann. Eine Welt will ich schaffen, in der es endlich wieder eine neue Musik gibt. Wogen von Harmonien und Disharmonien. Musik? Nein, sogar das Wort Musik werden wir streichen. Das gibt's im Vokabular unserer neuen Welt nicht. Wenn man schon mit einem einzigen Ton so viel Schundluder treiben kann. Das sage ich Ihnen, Martin Seekamp. Malen Sie, dichten Sie, töpfern Sie, aber keine Töne mehr. Ach nee, aber die Wissenschaftler, hä? Die dürfen weiter rumfuhrwerken. Nach allem, was die sich schon so erlaubt haben. Das will ich Ihnen sagen, Professor. Wenn unser Programm einer neuen Zukunft Hand und Fuß haben soll, dann darf die Wissenschaft keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Wie können Sie so etwas in Erwägung ziehen? Ihr Verstand hat leider unter der von mir beschriebenen Entwicklung schon gelitten. Ihre Zerebrum... Kommen Sie mir gar nicht so, Sie, Professor. Seid doch still! Studieren Sie mal die Geschichte. Was sind denn schon Musiker? Professoraler Ignorant, Totenräuber der Kultur, Sie... Rühren Sie mich nicht an! Hört doch auf, Georg! Sie, Fissling, Sie! Selber Fissling! Hör doch auf! Reiß dich doch auseinander, Georg! Halt du dich da raus, du Känguru! Hirnloses Muskelpaket! Wer hat da hirnlos gesagt? Tutsi! Lass mich nicht bitten! Sei ruhig, Baby, da vorne kommt ein Auto. Ob ich die anhalte? Mir tun die Füße so weh, seit Stunden laufen wir nun schon. Hallo, Susanne. Kennen Sie mich? Jedenfalls haben wir richtig kombiniert, als die Haushälterin des Professors aus Revier kam, um ihren Arbeitgeber als vermisst zu melden, gell? Na, Kleine. Und, wo sind die anderen? Ihr Martin? Der hat uns verlassen. Mit dem Wanderzirkus, dem Elefanten. Was? Er ist mit dem Wanderzirkus auf und davon. Und unser Meistersportler? Mein Bruder? Ja. Der ist über den Grenzfluss. Ach was. Trockenen Fußes, mindestens 9,80 Meter hat er noch von drüben geschrien. Und dann verschwand er in der Dunkelheit. Und der Professor? Den hätte ich mir ja nun gern mal aufs Revier geladen. Zu spät. Der ist auf die Insel geschwommen, aufs Niemandsland. Dort will er bleiben, bis der Tod ihn ereilt, hat er gesagt. Ja, das kann dauern, wenn er Obst mag. Auf der Insel wachsen wilde Äpfel. Und sie, Susanne. Psst, Baby. Es wird ja alles gut. Denn alle Leute im Lande, die waren nun glücklich und zufrieden. Und allen Männern, Frauen und Kindern wuchs eine dicke, möhrengelbe Nase. Genau wie die vom König Knoll.